Um deinen Kürzen das deutsche Wesen zu verkünden. Wo ist Bildung, wenn um sie Gebotheit zu behalten? Wo bleibt die Führung, die uns lernt, die Wahrheit zu finden? Unsere Kultur soll endlich wieder erblühen. So viele Straßen nicht mehr zum Vorbeiziehen. Tausende Jahre alt ist unsere Heimat. Und die Wiedergeburt uns wurde werden bewahrt. Der Lichtmensch, der uns zum Imperium.